Frage. Immo, zweites Bad, ist die Suche hart. Baby, bist du Immo mit am Start? Immo wieder Penthouse, Immo Maisonette. Immo nur mit Socken auf das Stäbchenparkett. Immo in den Bergen, Immo an der See. Immo hier, Immo da, ganz egal wohin ich geh. Wer Immo eine Immo will oder Immo einsteckt, für Immo gilt für Immo. Immo ist zu Immo Welt. Ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Fünf Zimmer, sechs Zimmer, sieben Zimmer, acht Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Fünf Zimmer, sechs Zimmer, sieben Zimmer, acht Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Da steht ein Pferd auf dem Flur, warum auch nicht? Platz ist genug, Schatz, ich bitte dich. Vom Sonnenlicht können wir nie genug bekommen. Für uns bitte Immo nur mit Südbalkon. Willkommen zur Party auf dem Flocati. Komm auf den Dancefloor, groove zum Marty. Für uns bitte Immo schön kuschelig. Gefällt es dir, Honey? Das wusste ich. Wer Immo eine Immo will oder Immo einsteckt, für Immo gilt für Immo. Immo ist zu Immo Welt. Ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Fünf Zimmer, sechs Zimmer, sieben Zimmer, acht Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Fünf Zimmer, sechs Zimmer, sieben Zimmer, acht Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Das ist alles Pitchbein, soll das jetzt ein Witz sein? Schau dir mal die Hütte an, du musst der Rich sein. Immo schafft's, alles passt für jeden was dabei. Ob tief im Souterrain oder ab in the sky. Raum ohne Ende, mehr als nur vier Wände. Lass das Alte hinter dir, die Suche hat ein Ende. Zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Fünf Zimmer, sechs Zimmer, sieben Zimmer, acht Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Ein Zimmer, zwei Zimmer, drei Zimmer, vier Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Fünf Zimmer, sechs Zimmer, sieben Zimmer, acht Zimmer. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Ich park meine Limo und bleib hier für Immo. Bleib hier für immer.